Jedes Land und jede Region der Welt hat wohl mythische Orte, um die sich Legenden ranken. In Wales ist das zum Beispiel Cantref Gwaelod. Das soll ein antikes, versunkenes Königreich gewesen sein, auf fruchtbarem Land, das heute unter Wasser liegt. Und zwar in der Cardigan Bay, westlich vor der walisischen Küste. Seit mehr als 800 Jahren erzählen Legenden vom Untergang dieses Königreichs. Jetzt könnte eine alte Karte bestätigen, dass es wirklich existierte. Darüber berichtet die BBC. Denn ein Geographieprofessor an der Uni Swansea hat mit einem Walisisch-Experten der Uni Oxford eine Landkarte analysiert, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. Sie ist die älteste Karte, auf der die kompletten britischen Inseln verzeichnet sind und gilt als relativ genau. Und da sollen auch zwei Inseln in der Cardigan Bay zu sehen sein, die Experten nun als das untergangene Königreich identifiziert haben.